Erster du, Menschensohn, sollst ein scharfes Schwert wie ein Rasiermesser benutzen, um dir den Kopf und den Bart zu rasieren, und danach die Haare mit einer Waage genau abwiegen. Zweiter, wenn die Belagerung der Stadt endet, sollst du ein Drittel der Haare im Zentrum verbrennen, während du das zweite Drittel mit dem Schwert zerteilst und das letzte Drittel in den Wind streust. Dritter, danach sollst du eine kleine Menge dieser Haare nehmen, damit du sie sicher in den Saum deines Gewandes einbinden kannst. Vierter, nimm noch einmal einige dieser Haare und wirf sie ins Feuer, weil von dort aus ein großes Feuer über das ganze Volk Israel kommen wird. Fünfter, Gott, der Herr, sagt, dass er Jerusalem in die Mitte der Völker gestellt hat, so dass viele andere Länder sie umgeben. Sechster, Jerusalem hat sich jedoch gegen meine Gesetze gewehrt und war ungehorsamer als die Völker um sie herum, da sie meine Regeln abgelehnt haben. Siebter, weil ihr widerspenstiger wart als eure Nachbarn und weder meine Gesetze befolgt noch die Regeln der anderen Völker beachtet habt, spricht der Herr nun zu euch. Achter, deshalb kündigt der Herr an, dass er selbst gegen euch vorgehen wird, um sein Urteil vor den Augen aller anderen Völker zu vollstrecken. Neunter, wegen eurer schrecklichen Taten werde ich euch so hart bestrafen, wie ich es noch nie zuvor getan habe und auch nie wieder tun werde. Zehnter, in der Stadt wird die Not so groß sein, dass Eltern und Kinder einander essen, während ich die Überlebenden in alle Himmelsrichtungen vertreibe. Elfter, da ihr meinen Tempel mit euren abscheulichen Götzen schmutzig gemacht habt, werde ich euch ohne Mitleid bestrafen und keine Gnade mehr zeigen. Zwölfter, ein Drittel der Bewohner wird durch Krankheiten und Hunger sterben, ein Drittel wird im Krieg fallen und das letzte Drittel werde ich vertreiben und verfolgen. 13. Wenn mein ganzer Zorn über sie gekommen ist, werden sie erkennen, dass ich, der Herr, diese Strafe aus gerechtem Eifer angekündigt habe. 14. Ich werde eure Stadt in eine Wüste verwandeln, damit alle Vorbeizieherhänden Menschen und die Nachbarvölker über euch spotten können. 15. Ihr werdet ein warnendes Beispiel für andere sein, wenn ich mein hartes Urteil vollstrecke, weil ich, der Herr, es so beschlossen habe. 16. Ich werde eine schwere Hungersnot über euch bringen, die euch vernichten wird, indem ich dafür sorge, dass ihr keine Vorräte an Brot mehr habt. 17. Zusätzlich zum Hunger werde ich wilde Tiere und Krankheiten schicken, damit ihr eure Kinder verliert und durch Gewalt und Krieg sterbt.